Bitişen. Vielen Dank. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier zuständige Assistentärztin tätig. Mit Ihnen würde ich gerne das Aufnahmegespräch führen. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Okay. Wie heißen Sie? Ich heiße Petra Westermann. Peter Westermann. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? Ja, W-E-S-T Ja. E-R M-A-N-N. Okay. Herr Westermann. Frau Petra. Petra, Entschuldigung, Peter habe ich. Ja, nee, Petra. heute darf ich eine Frau sein. Okay. Frau Petra Westermann, wie alt Ja, sind Sie? ich bin ja fast 44. 44. Wann sind Sie genau geboren? Am 14.03.78. 78. Okay. Wie schwer sind Sie? Ja, ich wiege 83 Kilo. 83 Kilo. Okay. Wie groß sind Sie, Frau Westermann? 1,74 Meter. 70. Okay, Frau Westermann, was kann ich für Sie tun? Ja, also mir ist was ganz Merkwürdiges passiert heute Morgen. Ich bin tatsächlich im Badezimmer umgefallen. Mein Freund hat mich dann gefunden. Ich bin irgendwie auf die Toilette gegangen und habe wohl auch schlecht geschlafen, weil ich so ein bisschen schlecht Luft bekommen habe. Und dann bin ich ins Badezimmer gegangen und da muss ich vor der Toilette umgefallen sein. Und also ich weiß nichts mehr davon, ja. Aber ich habe das dann gemerkt, dass ich also nasse Wäsche anhatte. Ich habe mich also eingenässt. Und aber ich habe vorher, ich wollte nur auf die Toilette gehen. Ja. Verstanden. Stoßen Sie mit Ihrem Kopf auf Nein, ich glaube, ich bin nirgends, ich habe also keine Beule oder so, der Kopf tut nicht weh. Nur das war so unheimlich, dass ich einfach weggetreten bin, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Ne? Okay. Stützen Sie. Okay. Waren Sie bewusstlos? Ja. Wie lange dauert Ihre Bewusstlos? Puh, wie lange hat das gedauert? Ich weiß, ich kann das gar nicht sagen. Wahrscheinlich ein paar Minuten, denke ich mal. Mein Freund hat dann gemerkt, dass ich nicht wieder zurückkomme ins Schlafzimmer und dann ist er gekommen und hat mich aufgehoben und dann bin ich wieder aufgewacht, ja. Dann war mir so ein bisschen flau und ja, dann sind wir auch bald jetzt hier zu Ihnen gekommen. War Ihnen schwindelig vor der Ja, ich kann das ging irgendwie so schnell. Ja, was so dieses Übliche, wenn man nachts aufsteht und so ein bisschen tranig ist, ne? Ja, aber ja. Also ja, offensichtlich ging es mir nicht gut, ja. Haben Sie sich auf Zunge gebissen oder? Nee, zum Glück nicht. Nee, da hat nichts geblutet und hat auch nicht wehgetan. Okay. Haben Sie irgendwohin Schmerzen? Moment. Ja, ich habe so das Gefühl, dass ich ein bisschen so wie Husten habe und ja, und seit ein paar Tagen tun mir die Beine auch so ein bisschen weh. Sind Sie auf bestimmte Seite hingefallen? Na, ich glaube, ich bin einfach nur so zusammengesackt. Ich bin, glaube ich, nicht auf die Seite gefallen. Nein. Sie haben gesagt, dass Sie nicht gut geschlafen haben. Seit wann haben Sie nicht genug geschlafen? Nee, das war eigentlich nur diese Nacht, dass ich irgendwie unruhig war. Ich habe so das, so dieses Gefühl, dass ich so einen komischen Husten habe oder dass ich nicht so gut Luft bekommen kann. Und ja, und dann bin ich wohl aufgestanden, ne? Haben Sie Herzrasen oder Herzklopfen? Ja, jetzt eigentlich nicht. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich das vorher hatte. Hatte ich da Herzklopfen? Also kann ich nicht mehr sagen. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Okay. Haben Sie oder sind Sie okay, haben Sie Schwellungen oder rötliche Farbe an der Haut? Sie meinen jetzt irgendwo, wo ich hingefallen bin, oder was? Ja. Ne? Na, ich glaube, das ist alles gut gegangen. Ich bin ja ganz gut gepolstert. Ne? Ich wiege ja 83 Kilo. Also, ja, vielleicht habe ich irgendwo einen blauen Fleck, aber nichts Schlimmes. Ist Ihnen übel? Nö, eigentlich jetzt nicht mehr, nö. Nö, ja, ein bisschen diese Luftnot ist so ein bisschen unangenehm, ne? So. Hat Ihr Freund gesehen, dass Sie gesitten haben? Dass ich was habe? Sitten haben, gesitten. Gesessen. Gesetzen, ja. Ob ich gesessen habe. Ja, genau. Okay. Ja, wie war denn das? Was hat er denn gesagt? Der hat gesagt, du hast da neben der Toilette gelegen. Also, ja, wahrscheinlich habe ich erst gesessen und dann bin ich irgendwie Ja. umgekippt oder so. Wie sind Sie momentan? Fühlen Sie sich gut oder? Nee, gut würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Wir kontrollieren jetzt Ihre Sauerstoffsättigung und wir werden Elektrokardiografie geschrieben. Wir Schreiben. kontrollieren mit dem Gerät Ihr Herz. Ja, bitte schön und Gut, das machen wir jetzt, ja. ja. Okay. Haben Sie früher ähnliche Beschwerden? Nee, sowas habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Ich dachte, sowas kriegt man irgendwie mit 80, dass man im Badezimmer ohnmächtig wird. Aber ja, nee, also ich habe das noch nie gehabt. Haben Sie Fieber? Fieber? Also ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich fühle mich jedenfalls nicht fiebrig, ne. Leiden Sie unter Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein. Leiden Sie unter Lähmung oder Sprachstörung? Ach so, Bewegungsstörung. nee, also ich kann alles fühlen und kann auch alles bewegen und habe auch keine Sprachstörungen, nein. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie husten. Seit wann husten Sie? Das ist erst neu. Das ist erst neu. Ja, erst habe ich gedacht, das kommt vielleicht noch, was weiß ich, so als Nachwehen vom Urlaub. Wir waren in der Sonne und als wir dann zurückgeflogen sind, es war halt ein langer Flug. Ja, Trockenhusten, oder? bitte? Haben Sie Trockenhusten oder Das ist, ja, komplett das ist aus? eher so dieses Gefühl, so dass ich ja eher trockener Husten, ja. Haben Sie Atemnot? Ja. Seit wann haben Sie? Ja, das ist neu. Das ist erst seit heute Nacht, würde ich sagen. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie im Urlaub waren. Ja. Welche Ausland Wir waren in Thailand. Das war haben natürlich ein sehr langer Rückflug, ne? Ja. Und ja, da ist es mir, vor Ort ist es mir schlecht gegangen. Da habe ich mal ein paar Tage wirklich flach gelegen, weil ich ganz furchtbar Durchfall hatte. Da ist irgendwas mit dem Essen oder mit dem Wasser nicht in Ordnung gewesen. Und da ist es mir ein bisschen schlecht gegangen, ja. Wann sind Sie von Thailand zurück? Ja, das ist ungefähr 10 Tage her. Wir haben gesagt, Durchfall. Seit wann haben Sie Durchfall? Das war nur da, als ich im Urlaub war. Im Urlaub noch Ja, haben das war nur im Urlaub. Jetzt, und dann habe ich jetzt gedacht, ist alles gut, ja. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nee, normalerweise nicht, nein, nein, nein. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab- oder zugenommen? Nee, leider nicht abgenommen. Nein, habe ich nicht, nein. Wie ist Ihr Appetit? Der ist normalerweise gut. Ja, jetzt heute geht es mir nicht so gut, aber normalerweise ist der gut. Sie haben gestern Abend nicht genug geschlafen. Leiden Sie unter Stress oder? Na, normalerweise eigentlich nicht, nö. Haben Sie bemerkt, haben Sie Ihre Beine angeschwollen bemerkt? Nee, geschwollen sind die nicht. Ich habe in der einen Wade habe ich so ein bisschen Druckgefühl in der rechten Wade. Das habe ich aber jetzt nicht so ernst genommen. Und ob das geschwollen ist, ich habe ja immer mal so ein bisschen geschwollene Beine, aber dass das jetzt besonders ist, weiß ich nicht. Wann haben Sie bemerkt, in Oh, Ihrer das ist schon ein paar Tage. Das ist schon ein paar Tage? Tage. Aber ich habe gedacht, das ist von alleine gekommen, dann geht es auch wieder weg. Verstanden. Wie ist Ihre Regelblutung? Ja, ich nehme die Pille. Insofern ist sie also regelmäßig, ne? Nehmen Sie Pille ein. Okay, seit wann nehmen Sie Pille ein? Oh, schon la ewig lange. Ja, seit ich 20 bin. 20 Jahre. Okay. Okay. Okay. Okay. Frau Westermann, leiden Sie unter chronischen Erkrankungen? Ja, Zuckerkrankheit? also ich habe tatsächlich eine Endometriose. Ja, Endometriose. das heißt, ich habe also immer, also zur Periode habe ich immer heftige Schmerzen, ne? Und aber sonst bin ich eigentlich fit und gesund. Okay. Wurde sie schon einmal operiert? Ja, als Kind habe ich die Mandeln rausbekommen Und mit 18 hatte ich dann noch eine Blinddarm-OP. Haben Sie bestimmte Allergie gegen etwas, Medikamente oder Das einfach? Einzige, was ich weiß, wo ich drauf reagiere, ist braunes Pflaster. Braunes Pflaster. Wie sieht Ihre Allergie aus? Wie? Ja, also Was? wenn ich braunes Pflaster getragen habe, dann kriege ich halt so rote Pünktchen da und das juckt. Und wenn ich das dann immer noch drauf lasse, dann geht irgendwann die Haut auf und das sieht dann nicht gut aus, ja. Haben Sie alle Grundimpfungen erhalten? Ja, also für diese Thailand-Reise brauchte ich ja auch alle Impfungen. Ja. Und natürlich bin ich auch gegen Corona geimpft, ja. Okay. Okay, Frau Westermann. Ich möchte für Sie zusammenfassen und für mich auch. Sie haben seit ein paar Tagen Husten und seit einigen Tagen leiden Sie unter Atemnot. Nee, das ist erst ganz akut mit der Ganz Atemnot akut. und das ist erst seit gestern. Gestern haben Sie. Okay. Nach dem Urlaub haben Sie alle Symptome gesehen. Und vor ein paar Tagen haben Sie in der rechten Wade Schwellung, Angeschwellung Nee, bemerkt. eigentlich mehr so ein Druckgefühl in der Wade. Druckgefühl. Das ist geschwollen, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber dann mussten wir nachher mal gucken, ob das wirklich geschwollen ist. Okay, verstehe. Okay. Ihr Husten ist trocken. Ähnliche Beschwerden hatten Sie früher nicht. Gestern Abend könnten Sie nicht gut schlafen. Okay. Heute Morgen stürzen Sie im Genau, ja. Badezimmer. Aber Ja, ich bin nicht nur gestürzt, sondern ich war nur ohnmächtig, ne? ja. Und Sie waren nicht bewusstlos. Doch, ich war bewusstlos. Ohnmächtig ist bewusstlos. Ja, Sie haben bewusstlos, aber Sie haben momentan keine Schmerzen. Nee, also vom Sturz oder so habe ich keine Schmerzen, Okay. nein. Okay. Frau Westermann, rauchen Sie? Ja, seit 20 Jahren rauche ich ja so ein halbes Päckchen am Tag. Trinken Sie Alkohol? Ja, nur am Wochenende trinke ich mal so 2 Gläser Wein. Okay. Ja, diese Frage ist nicht persönlich, sondern medizinische Frage. Nehmen Sie Drogen? Nein, nein, nein. Gottes Willen, ich muss doch arbeiten gehen. Nein, sowas kann ich mir nicht erlauben. Frau Westermann, leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben beide noch. Gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Ja, Zu also. Krankheit oder Krebs? Ja, meine Mutter hat halt einen Morbus Crohn. Ist damit also ja ein bisschen eingeschränkt. Aber sonst andere chronische Erkrankungen gibt es eigentlich nicht. Ihr Vater ist gesund. Ja, der ist gesund. Haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Okay. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin ledig, aber ich lebe mit meinem Partner zusammen. Okay. Haben Sie Kinder? Nein, keine Kinder. Okay. Frau Westermann, welcher Beruf? Ich bin Büroangestellte. Büroangestellt. Okay. In Thailand hatten Sie Durchfall? Ja, und zwar heftig, ja, naja. Wie lange dauert Ihre Durchfall? Oh, das hat mich 2 Urlaubstage gekostet, ja. 2 Tage. Ist es flüssig? Sehr flüssig Ja, und also da ist gelbig? alles nur so rausgelaufen, ne? Ja, ich hatte ordentlich Bauchkrämpfe und dann ist alles unverdaut rausgekommen, sozusagen. Haben Sie im Stuhlgang Blut bemerkt? Nein, nein, Damals? nein, das war nur Durchfall durch Durchfall. irgendwie verkehrtes Essen, gehe ich mal davon aus. Ich habe wichtige Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Nein, Sie haben ja so viel gefragt. Ja, jetzt möchte ich nur eigentlich, dass das nicht normal passiert. Ja, das ist ja so ein bisschen erschreckend, wenn man umfällt, ja, und ohnmächtig wird. Ich habe eine Frage. Erinnern Sie vor der Sturz Vor dem an? Sturz? Nee, da kann ich mich nicht gut dran erinnern, was da war. Ich weiß noch, ich bin da, ich wollte auf die Toilette gehen und im Badezimmer muss ich dann umgefallen sein. Ist Ihnen nicht schwindelig momentan? Im Augenblick nicht mehr, nö, nö, nö. Okay. Frau Westermann, zuerst untersuche ich Sie körperlich und dann kontrollieren wir Ihre Blut und Ihre Blutgasanalyse veranlasse ich. Und Was kann man an der Blutgasanalyse sehen? ja, wir kontrollieren in Ihrem Blut Ihre Sauerstoffsättigung. Zeit. Danke. Sauerstoffgesättigung und ja, bestimmte Minerale und Kalium, Natrium, ja, Kohlenhydrat so schnell wie möglich kontrollieren wir und ja, gegebenenfalls veranlasse ich für Sie Schädeltomographie. Und Braucht man dafür, ist das eine Strahlenbelastung bei der Schädeltomographie? ja, Schädeltomographie hat Strahlenbelastung eigentlich. Nach ihrer körperlichen Untersuchung entscheiden wir uns, ob wir Schädeltomographie Ob wir das durchführen. überhaupt machen müssen. Okay. Gut. Und ja. Bitte Gut, dann schön. bin ich ja gespannt, wie es weitergeht. Alles klar. Gut. Ja. Jetzt gibt es noch Fragen. Ein paar Anregungen kamen ja unterwegs, ne? Aber jetzt scheinen alle ganz zufrieden zu sein. Hat keiner mehr eine Frage? Ja, im Chat eigentlich. Nö, will keiner was. Okay. Ja, beim Husten hatten Sie Blutung bemerkt? Nein, nein. Keine Blut, kein Blut beim Husten. Trockener Husten und eher Luftnot als Husten. Ne? Nein, abgenommen habe ich auch nicht. Hat sie aber auch gefragt. Und da habe ich gesagt, leider nicht. Ne? Gab es Beschwerden direkt nach dem Anfall? Kopfschmerzen? Ach so, gute Frage. Krampfgegner. Nee, gab es nicht. Haben Nein. Sie gekrampft? Nee, gekrampft habe ich wohl nicht. Sprachstörungen, Hörstörungen oder Gangsunsicherung? Nee, nichts in der Richtung. Haben Sie Schluckbeschwerden? Schluckbeschwerden? Ja, Nein. Kloßgefühl. Kloßgefühl. Kloßgefühl? Ja. Nein. Nein. Ist nicht beschrieben, nein. Noch einige Frage. Ja? Haben Sie Fieber und an der Wärmung von den Beinen, die beide Beinen? Sie haben gesagt, Beinenschmerzen, ne? Wenn ich nicht. Ja, sie hat gesagt, Druckgefühl im Bein. Aha. Sie hat aber nicht, sie hat das irgendwie ein bisschen so weggesteckt, nach dem Motto, ja, hat ein bisschen wehgetan. Hat es aber nicht besonders beschrieben und hat auch nichts von Überwärmung oder so erzählt. Ja, sie Also hat wenn Sie eigentlich. anfassen oder drücken, mehrere Schmerzen, haben Sie etwas so Das, bemerkt? ja, das hat sie nicht, sie hat das nicht beschrieben. Aha. Das wäre quasi jetzt ein Ergebnis der körperlichen Untersuchung. Aber es ist definitiv im Fall nicht beschrieben. Okay. Aber so wie Sie fragen, natürlich klar hat sie Schmerzen im Bein dabei drunter. Alles klar. Ja, Also in dem okay. einen zumindest, ja. Ja. Ja, okay. Gut. Haben Sie leicht blaue Flecken? Im Sinne von Lipödem? Das ist ja eine interessante Frage. Die Frage habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Kennt jemand das Phänomen des Lipödems? Nee, die Patienten kriegen tatsächlich unheimlich leicht blaue Flecken. Also die müssen nur scharf angeguckt werden. Dann haben die blaue Flecken. Nee, aber ich habe auch keine Blutverdünnung oder so, also keine blauen Flecken, nein. Können wir? Sie haben Ihr Mikro noch aus. Ja. Jetzt, gut. So viele Symptome, aber ich hoffe. Ja, wir gucken mal. Eigentlich habe ich eine ziemlich breite Spur gelegt, würde ich sagen. Aber wir schauen mal. Okay. Hallo, guten Tag, Frau Oberärztin. Ja, Haben hallo. Sie kurze Zeit? Ja, ich habe gesehen, Sie haben eine Patientin aufgenommen. Ja, in der Notaufnahme haben wir neue Patienten. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Frau Petra Westermann. Ja, Frau Westermann hat sich bei uns wegen heute Morgen stützen. Heute Morgen bewusstlos und nach dem Stützen bewusstlos sein zu sein vor. Sie habe seit gestern Atemnot und sie huste seit gestern trockene Husten habe sie. Und ja, Frau Westermann war vor 10 Tagen in Thailand zurückgekommen. Also sie ist aus Thailand zurückgekommen, Sie okay, ist, ja, und ja, hat da Urlaub sie, gemacht, oder? ja, sie sei aus Thailand zurückgekommen und in Thailand hatte sie 2 Tage Durchfall, Diarrhoe und ja, ihre Diarrhoe sei sehr flüssig und nach zwei Tagen okay, nach zwei Tagen hat ihre Türe selbst begrenzt. Also da, es hat nur zwei Tage gedauert. Ja, ja? Nur zwei Tage. Hat sie irgendwas Verkehrtes gegessen, ja. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, Frau Westermann habe vor ein paar Tagen in ihren rechten Wade, Oberschenkel, Druckgefühl. Wo denn? Wade oder Oberschenkel? Wade, Leisten. Ja, okay. In rechten Wade, Druckgefühl. Mhm. Und in vegetative Anamnese, die vegetative Anamnese, oysa Schlafstörungen unauffällig, im Insomnia unauffällig. Gestern Abend habe sie nicht genug geschlafen. Mhm. Und ja. Wegen der Beschwerden hat sie nicht geschlafen, oder wie? Ja, wegen Atemnot habe sie nicht genug geschlafen. Oder nicht gut geschlafen. Nicht gut geschlafen. Mhm. Und ja, ich habe ein bisschen. Sie habe, sie sei, okay, sie habe keine Schmerzen, ohne Beine. In ihrer Beine habe sie sehr leichte Schmerzen. Mhm. Und wegen Gestürzen. Also vom Sturz hat sie jetzt keine Schmerzen. Da ist nichts passiert beim Sturz. Ja. Mhm. An vor Erkrankungen leidet sie an Endometriosis. Mhm. Und ja, als sie Kind war, sei Tonsillektomie erfolgt und vor 30 oder 25 Jahren sei Appendektomie erfolgt. Durchgeführt worden. Hm? Worden. Hm. Ja. Sie habe braune Pflasterallergie. Eine Allergie gegen braunes Pflaster, ja. Mhm. Und sie sei vollständig geimpft. Mhm. Sie raucht seit 20 Jahren jedes Tag, okay, ein Päckchen pro Tag. Und sie trinke gelegentlich Alkohol, nur Wochenende. Am Wochenende eins oder zwei Glas Wein. Mhm. Drogenkonsum wurde verneint. Mhm. Und in Familienanamnese leider seine Mutter an Morbus Crohn. Ihre Mutter, ne? Mhm. Ihre Mutter, Morbus Crohn. Sie habe keine Geschwister und Kinder. Sie lebe in Wohnung mit ihrer Partner. Und sie sei Büroangestellte. Mhm. Ja. Gut, was ist denn jetzt Ihre Vermutung? Was fehlt der denn? Ja, die anamnestischen Angaben deuten am Hestern auf Tia hin. Okay. Mhm. Und was wäre alternativ möglich, differenzialdiagnostisch? Ja, sie haben so lange, okay, sie ist so lange Reise gefahren. Sie hat eine lange Reise gemacht, lange ja. Reise gehabt. Deswegen denken wir auch, ich vergesse den Namen. Okay, venöse Verschlusskrankheiten. Ja, Thrombose, ne? Thrombose, ja. Ja, TVT. Tiefvenenthrombose. Ja, und was noch mit der Luftnot? Und Pulmonarembolie. Ja, genau. Gut. Ja, und was könnte es schlimmstenfalls noch sein? Aber eigentlich hat sie das nicht so beschrieben. Wenn sie jetzt so zusammengebrochen ist und was könnte es unter Umständen noch sein? Wenn Sie vom Kopf her denken, wenn es keine Tia ist und... Ah, okay. Apoplexe vielleicht. Ja, das wäre ja wie Tia, eine transitorisch ischämische Attacke. Ah, okay. Wenn sie sich jetzt auf die Zunge gebissen hätte, was wäre dann wahrscheinlich? Ah, Hirntumor. Oder? Aber ich vermute nicht gerne. Oder? Nee. Hirnblutung, Sub. Ja. Epilepsie wäre vielleicht noch eine Variante, ne? Dass sie praktisch einen ersten Krampf. Aber sie hat ja nicht beschrieben, dass sie gekrampft hat und ihr Freund hat es auch nicht beschrieben. Ja. Also, das ist hier nur bei den Differentialdiagnosen mit drin. Ne? Vielleicht kann ich Muskelzucken auch fragen. Ja, aber also die Frage ist ja eigentlich in jeder Hinsicht verneint worden. Ne? Gut. Ja, was machen Sie denn jetzt, um dahinter zu kommen, was der guten Frau fehlt? Ja, nach EKG und Blutgasanalyse Ergebnisse können wir manche Diagnose ausschließen. Nämlich? Nämlich, ja. Und zuerst denken wir Tia, es ist wichtig, und Pulmonarembolie auch wichtig, deswegen Thorax CT veranlassen wir und MRT auch denken wir. Ja, genau. Und bei der körperlichen Untersuchung, worauf gucken Sie da? Ja, Muskelstärkung, sind sie gleich oder nicht? Ja, okay, also ja. Und ob es einen Seitenunterschied gibt, ja. Ja, Wade und Oberschenkel kontrollieren wir, sind sie gleiche Messung haben. Ah, die Umfangsmaße. Ja. Ja, die Umfangsmaße, ob die gleich sind. Ja. Okay. Ja, genau. Umfangsmaße kontrollieren wir. Mhm. Vom Oberschenkel und vielleicht auch vom Unterschenkel, ne? Ja. Knöchelwaden. Femoralis Puls und distales Puls auch kontrollieren wir. Ja, Kleinstgehirntests vielleicht können wir durchführen. Ja, so neurologische Tests. Neurologische Tests. Aber würden Sie denn vielleicht noch eine apparative Untersuchung machen? Eine im Rahmen der körperlichen Untersuchung, eine relativ einfache apparative Untersuchung? Ja, EKG und Ultraschall. Ja, was schallen Sie denn? Duplex-Ultraschall, sagen wir. Ja, das. Was schallen Sie? Ah, okay. Entschuldigung. Wir können durch Ultraschall, Duplex-Ultraschall, TFT und arterielle Verschlusskrankheiten können wir. Ja, also genau. Wir machen Duplex-Sono der Beine, ja. Also einmal durch die Umfangmessung gucken wir nach dem Bein und durch die Duplexsonographie gucken wir, ob wir da die Thrombose finden. Thrombose. Ne? Ja, gut. Gut, wenn sich jetzt tatsächlich bestätigt, dass diese Patientin eine TVT und eine Lungenarterienembolie hat, was ist denn dann die Therapie? 0,6 Milliliter Clexan geben wir oder ja. Heparinisation. Heparinisierung, ja. Heparinisierung, ja. Wenn wir Blutung irgendwohin nicht irgendwo. Ach so, ja, wir gucken erst, ob wir eine Hirnblutung sicher haben. Sind, ja. Und dann, wenn wir sicher sind, dass es keine Hirnblutung ist oder sonstige Blutung. Und dann können wir Heparinisation. Dann können wir heparinisieren, heparinisieren. Ja. Und was braucht sie dafür? Wenn wir TVT-Diagnose sicher sind, können wir Klassifikation oder können wir klassifizieren? Können wir was? Klassifikation. Ach, klassifizieren. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Klassifizieren. Und wenn es wenn Thrombose nicht viel ist, können wir mit Strümpfe, Feststrümpfe, Kompressionsstrümpfe, und, Kompressionsstrümpfe und Gehtraining zu Hause entlassen. Ja, aber wenn wir jetzt von der Lungenarterienembolie ausgehen, was braucht sie denn, wenn sie jetzt? Was ist dann? Wenn es groß ist, führen wir Embolektomie oder? Ach so, ja, okay. Gut. Ich war jetzt noch bei der Lungenarterienembolie. Ja. Was braucht sie denn, wenn wir die jetzt hochgradig heparinisieren wollen? Was braucht sie? Wie geben Sie ihr denn das Heparin? Ah, ja, Zugang legen. Ja, genau, die braucht einen Zugang. Okay. Ja, klar. Wir haben stationär an Aufnahme und dann legen wir Zugang und natürlich 100% Sauerstoff geben. Und ja. Gut, und die kriegt also für die Lunge, für die Lungenarterienembolie kriegt sie erstmal Heparin im Bolus, kriegt einen Schuss vorweg und dann kriegt sie eine Dauerinfusion über sechs Tage, einige Tage, ne? Ja, sechs Tage geben wir. Gut, und danach? Was kriegt sie anschließend? Ja. Wir haben gesagt Clexane? Ja. Oder Marcuma, also Umstellung praktisch dann auf ein orales. Ja, wenn wir sie zu Hause entlassen, schreiben oder verschreiben wir Coumadin oder genau, ja, oder halt ein anderes zugelassenes Thrombosemedikament, ne? Gut, okay. Und ja, Sie haben gesagt, sie soll wegen der TVT Kompressionsstrümpfe tragen. Bis wohin sollen die Strümpfe gehen? Ja, bis lange Zeit tragt sie. Nee, ich meinte nicht, jetzt diese Frage war nicht, wie lange sie die tragen soll, sondern wie lang die Strümpfe sein sollen. Bis zum Knie oder bis oben? Bis zur Leiste. Je nach der Lokalisation. Nee, bis oben. Bis oben, in jedem Fall. Faden, ja, Fäde. Auf alle Fälle bis oben. Ja. Ja? Oben. Und ja, genau. Und wie lange soll sie sie tragen? Sie hat eine Risikofaktoren, so lange Zeit Pille nimmt. Zuerst stoppen wir Pille. Oder sie hört. Nee, ich wollte jetzt erstmal hören, wie lange soll sie ihre Strümpfe tragen? Ja, ich denke 6 Monate. Ja, eben, genau. 6 Monate, genau. Und nach 6 Monaten, bevor wir die Strümpfe weglassen, müssen wir nochmal ein Duplex machen, nochmal gucken, ob der Thrombus weg ist. Ja. Und dann, wie lange muss sie denn ihr Marcuma nehmen? Einem Jahr. Ja. Ja, eigentlich auch 6 Monate und da muss man gucken, ne, wie der Thrombus aussieht. Ne? Mindestens 6 Monate. Und bei Bedarf eben länger. Und dann würde man auch natürlich noch länger den Strumpf tragen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, diese Frau will weiterhin die Pille nehmen und will auch das Rauchen nicht aufgeben. Ja, klar. Ja? Wenn die im übernächsten Jahr wieder nach Thailand fliegen will oder sonst wohin, was geben wir ihr dafür einen Rat? Ja, vor dem Urlaub raten wir ihr Arztkontrolle. Eine ärztliche Kontrolle, ja. Und ärztliche was noch? Kontrolle. Und ja, im Flugzeug ja, dürfen wir nicht schon lange Zeit sitzen. Ja, im Flugzeug. Ja, muss man aber ja nun. Muss man ja. Aber was soll sie deshalb machen, wenn sie in den Flieger geht? Sie soll ihre guten Kompressionsstrümpfe rausholen. Sie soll die Kompressionsstrümpfe tragen für den Flug auf alle Fälle. Wenn sie Markuma oder andere Medikamente nicht nimmt ein, können wir wieder diese Medikamente geben. Ja, man kann also kurz vor der Reise tatsächlich kann man ihr eine Thromboseprophylaxe geben, genau. Das kann sie sich auch selber geben, kann sie auch mitnehmen für den Rückflug. Ne? Und sie soll eben ihre Strümpfe anziehen für den Flug. Ne? Ja. Das vergessen tatsächlich auch viele Patienten, wenn sie mal eine Thrombose hatten, dass sie dann beim nächsten Mal vielleicht mal die Strümpfe wieder anziehen. Ja, okay, gut. Ja, gut. Das waren die Sachen, die ich dazu zu sagen hätte. Dann sind wir mal gespannt, was bei den Untersuchungen unserer Patientin rauskommt. Ja? Achso, was wir noch nicht besprochen haben, was wollen Sie denn im Blut untersuchen? Ja, Blutuntersuchung. Zuerst kontrollieren wir Sauerstoffsättigung und für Sauerstoffsättigung für T-Faktor, Dedimer kontrollieren wir. Ja, genau. Ja, das war eigentlich schon die wichtigste Sache. Ne? Und also Blutbild, Dedimer. Ja, okay. Gut. Ja, dann haben wir wirklich alles. Aber genau, Sie haben schön die Risikofaktoren rausgearbeitet. Ne? Also sie raucht, sie nimmt die Pille und dann sollte man auch nicht vergessen, vor dem Rückflug hat sie diese Durchfallepisode gehabt. Ja? Das heißt, sie war eben möglicherweise auch exekiert. Ja. Ja? Und hat damit also nochmal ihren Blutfluss nochmal ein bisschen runtergefahren. Ja, weil sie vielleicht nicht genug getrunken hat. Kann man zumindest annehmen, wenn jemand also 2 Tage lang auf der Toilette sitzt und Durchfall hat, ja, dass der nicht genug trinkt. Ne? Und damit hat sie also quasi schon 3 Risikofaktoren und dazu die Reiseanamnese. Ja? Damit ist sie natürlich hoch Thrombose gefährdet und die Wahrscheinlichkeit, ne, ist in diesem Fall also extrem groß. Ne? Okay. Gut. Ich überlege gerade, irgendwas war mir aufgefallen. Sie raucht tatsächlich keine ganze Packung am Tag, sondern nur eine halbe. Aber ansonsten war alles richtig wiedergegeben. Ja? Ja, ich habe schon bewusstlos geschrieben, Husten, Atemnot, aber ja, wenn ich zusammenfasse, ja, manchmal vergesse ich das. Ja. Ja, ich glaube, irgendwas hat sie auf die falsche Richtung gebracht, ne? Dass sie nicht zuerst an die Lungenembolie gedacht haben. Ja, ich habe Embolie und Tier. Ja, sie hat das ja auch mit dem Bein tatsächlich so ein bisschen so am Rande nur erwähnt, ja? Und insofern war das irgendwie schon, dass man erstmal an den Kopf denkt, ja? Aber tatsächlich waren es eben eigentlich die Beine, die dann zur Lungenembolie geführt haben. Ne? Gut, für alle Nordrhein-Westfalen, das war ein bekannter Düsseldorfer Fall. Ja. Gut. Ja, möchte irgendjemand von den Kollegen noch was zu diesem Fall sagen, zur Präsentation oder zur Vollständigkeit? Haben Sie Ratten? Hat keiner mehr was. Es kamen ja tatsächlich ein paar Nachfragen, die nochmal so die Spur ein bisschen verschärft haben. Ja. Wann haben Sie Prüfung? Fünfte, dritte, Fünfte, dritte. fünften, dritten, ja. Ui, das ist sozusagen übermorgen, ja? Ja, übermorgen. Oder? Ja. Ja. Gut. Ich hoffe mal, Sie haben einen Fall, der Ihnen ein bisschen, ja, der ein bisschen eindeutiger ist und wo Sie sich nicht in die Irre leiten lassen. Ne? Ich glaube, sprachlich ist es eigentlich kein Problem. Und das ist die eigentliche Frage. Darum geht es ja, ne? Um die Sprache. Die prüfen ja nicht ihre Diagnosen. Ne? Es geht um die Sprache. Und vielleicht, lass mich überlegen. Nö, also ich glaube, so kann so laufen. Ne? Dann halten wir mal die Daumen für übermorgen. Vielen Dank. Ne? Okay. Dr. Ich Gündüz. auch. Ja. Ich denke, es war sehr gut. Alles klar. Am Sollen Dienstag. wir uns Dienstag wieder treffen oder ist vorher noch was gefordert? Ja, Dienstag. Dienstag wieder? Okay. Dienstag wieder. Wann sollen wir am Dienstag schreiben? Wie immer 20 Uhr. Okay, vielen Dank. Dienstag, Donnerstag, immer 20 Uhr. Okay. Ja, wir müssen irgendwie ein Stückchen Stabilität müssen wir haben. Ja, vielen Dank. Ja, wenn bei mir irgendwas unerwartet dazwischen kommt, melde ich mich. Aber ich würde davon ausgehen, dass wir uns auf alle Fälle Dienstag 20 Uhr treffen können. Okay, Okay? vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, Dankeschön. ja, dann sage ich allen Tschüss, schönen Abend Genau. und ja, jetzt kann man schon wieder gutes Wochenende sagen. Ich hoffe, dass am Dienstag die Welt noch steht und Ja. dass wir uns ohne große Sorgen treffen können. Ja, Ja. alles klar. Und natürlich für Sie, Frau Dr. Kapagan, toi, toi, toi für die Prüfung und viel Erfolg. Ja, wir halten die Vielen Daumen. Dank. Aber ich Ja, okay. vermute, werden wir uns wieder